Ja, servus Klaus, hier ist der Planet Kai und ich wollte zur Folge 63 dir dieses Audiokommentar schicken. Das Labor kocht fast vegan. Ja, war mal echt nett zu hören. Also ich habe das heute Morgen auf der Arbeit, auf dem Weg zur Arbeit gehört und ja, mehr davon. Es war ja sehr unterhaltsam, was bei euch so in der Küche abgeht und ich denke mal, deine Tochter. Ich weiß nicht, ob sie den Podcast nachhört, aber sie wird sich singen hören, denn du hast es natürlich nicht geschnitten. Aber lass deiner Tochter gesagt sein, sie kann ganz toll singen. Jo, hat mir sehr gut gefallen. Und falls deine andere Tochter noch ein bisschen Unterstützung bei Clash of Clans braucht, kann sie gerne mich oder auch den Bobs und Bob, denke ich mal, fragen. Ja. Jo, freue mich auf Podstock. Genau wie du und freue mich, dich auch da mal kennenzulernen, so richtig in, wie du lebst und lebst. Aber geht ja doch lustig zu bei euch. Und hat mir wirklich viel Spaß gemacht, euch zuzuhören, wenn auch die Musik nicht so mein Geschmack war, die im Hintergrund lief. Aber ja, so ist das nun mal eben. Aber trotzdem, gerne mehr davon. Viel Spaß weiterhin. Grüße vom Planeten. Ciao, ciao.